WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, wir sind wieder zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Freie Themennacht 0800 220 50 50. So erreicht ihr uns hier live. Also ihr könnt anrufen zu jedem Thema, das euch interessiert und über das ihr gerne mit mir sprechen wollt. Mailadresse domian@wdr.de. Und die erste Anruferin heute Nacht heißt Sophia und Sophia ist 17. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Sophia. Hallo, geht's? Domian. Erstmal muss ich gleich sagen, ich höre dich leider etwas später als wir im Fernsehen, deswegen ist auch egal. Ja, du solltest auch nicht auf das Fernsehbild gucken, sondern woanders hin, dann ist das nicht so irritierend. Ach so. Ja. Also es geht darum, ich habe eine Suchtkrankheit. Ja. Und das ist mein Nuckel, also mein Schnuller. Ach, du hast eine Suchtkrankheit, ich wiederhole, und diese Suchtkrankheit ist dein Muckel, der Schnuller. Genau, mein Nuckel. Ich gucke nochmal auf das Alter. Du bist 17 Jahre alt. Genau, ich werde auch am 28.18. Ja, und du nuckelst immer noch am Schnuller. Genau. Wann nuckelst du am Schnuller? Eigentlich zu jeder Gelegenheit, aber hauptsächlich abends, also zur Nacht. Das heißt, das ist das Ritual, wenn du ins Bett gehst, den Schnuller dir reinzupfeifen. Ganz genau, ich muss den haben, sonst kann ich nicht schlafen. Das hat sich jetzt von deiner Kindheit bis in dieses Alter gezogen. Ja. Was hat denn deine Mutter gesagt, als du so mit 7, 8, 9, 10, wo man das schon nicht mehr macht, dass du das da noch gemacht hast? Ja, also sie hat auch schon probiert, mit dem abzugewöhnen. Denn hätte man die einfach wegnehmen können, dann wäre die Sache gelaufen gewesen. Ja, wäre auch so gewesen. Aber leider hat das alles nicht so funktioniert, weil... Ich bin ehrlich, wie gesagt, das ist eine Sucht. Jetzt so bei kleineren Kindern oder so, wenn ich jetzt zu der Zeit, also als meine Mutter mir den abgewöhnen wollte, da habe ich zum Beispiel bei Babys einen Schnuller gesehen, wenn sie noch einen übrig hatten, habe ich mir einfach einen eingesteckt. Ja gut, den habe ich dann. Aber so oft sieht man ja nicht bei Babys Schnuller, dass man den einstecken kann. Ja. Aber du hast dann heimlich geschnullert? Genau. Und deine Mutter hat das nicht mitbekommen? Nein, die hat das nicht mitbekommen. Die ganze Kindheit dann nicht? Doch schon. Also lange konnte ich das nicht geheim halten. Mhm. Und dann hat sie, also habe ich natürlich ein bisschen Ärger bekommen, aber ich habe mich halt dagegen gewehrt. Ich habe gesagt, ich brauche den, ich kann sonst nicht schlafen. Mhm. Und und dann hat sie damit sich eigentlich relativ abgefunden. Das heißt, sie hat dann irgendwann aufgegeben und hat gesagt, okay, dann soll sie ihn haben. Irgendwann erledigt sich das schon. Aber das hat sich eben nicht erledigt. Genau. Du bist jetzt bald 18 Jahre alt. Ich gehe mal davon aus, dass du auch schon mal eine Beziehung hattest, einen Freund hattest. Nein, habe ich nicht. Wie kommt das? Hatte ich nicht. Wie kommt's? Ich schätze auch mal relativ, ich sage jetzt mal so, also wenn ich jetzt einen Freund hätte und er würde mich vor die Wahl stellen, der Nuckel oder er, dann würde ich ganz ehrlich sagen, der Nuckel. Oh, das wäre aber nicht schön für den Freund. Ja. Andererseits würde der Freund sich auch ein bisschen seltsam vorkommen, wenn er mit dir dann ins Bett geht und du liegst neben ihm und du nuckelst. Ja, und meine Befürchtung ist, ich sag mal so, weil wenn man das ja so hört von anderen, das große Thema Liebe, ne? Mhm. Und ich würde dann vor der Wahl stehen und ich würde mich für meinen Nuckel entscheiden. Relativ wäre es ja auch, sag ich mal, schade um der Beziehung, ne? Wäre schade um den Mann. Ja. Wenn es ein netter Kerl wäre. Aber bei mir ist es auch so, ich schäme mich auch nicht, wenn ich jetzt irgendwo bin, jemand Fremdes oder so. Also ich nehme den meinen Schnuller. Wer hat das denn schon so jetzt mitbekommen in den letzten Zeiten? Also meine ganze Familie weiß das. Mhm. Man hört auch von allen Ecken und Kanten, ja, du bist doch schon alt genug und. Hör doch mal auf damit. Ja, aber in Ehrlichkeit geht mir das in eine Ohr rein und in eine Ohr raus. Nuckelst du denn auch schon mal, wenn du entspannt bist, tagsüber? Ja. Auch dann in Anwesenheit von anderen Leuten, wenn du zum Beispiel Besuch hast? Ja. Also mir macht das nichts aus. Wenn jetzt jemand auf Besuch kommt oder so, mir macht das nichts aus. Aber man kann doch nicht reden, wenn man nuckelt. Doch, also ich schiebe, das ist schon Übungssache, das ist schon einstudiert. Ich schiebe den dann mit der Zunge so ein bisschen zur Seite. Aha. Ja, und dann rede ich halt. Ne? Das Einzige, was das Problem halt nur in der ganzen Sache ist, ich habe durch den jahrelangen Schnullern einen offenen Biss. Erklär das mal genau, was das ist. Also zum Beispiel, wenn andere jetzt lachen, sage ich mal, dann sieht man ja, dass die Zähne unten oben einstimmig sind. Mhm. Und bei mir ist das halt offen. Also ich kann da meine Zunge so etwas durchstecken. Ah, verstehe. Da ist irgendeine Deformation passiert im Laufe der Jahre. Genau. Wie viel Schnuller verbrauchst du denn so im Jahr? Also ich sag mal so, gute alle 3-4 Wochen, da hole ich mir einen neuen. So schnell sind die abgenutzt? Also manchmal halte ich die auch länger, also dann koche ich die aus und so, ne? Kann man die auskochen? Werden die nicht dann ganz weich und wabbelig? Nee, also wenn man ja die, also für Babys auch geben tut, sollte man die ja vorher abkochen, weil die werden ja direkt aus der Produktion in ein Paket gestopft. Achso, okay. Habe ich nicht so Ahnung von. Ja, okay. Also sollte man das abkochen wegen den Bakterien. Ja, und ich koche den auch so tagsüber mal ab und so. Aber irgendwann, dann schmeckt der nicht mehr, weil das hat einen gewissen Geschmack. Verstehe. Was kostet so ein Schnuller? Wie bitte? Was kostet so ein Schnuller? Ja, das ist unterschiedlich. Also wenn man jetzt da einen Markenschnuller nimmt, der kostet bis zu 5 Euro. Wow. Und ich sage jetzt mal ein No-Name-Produkt, so 1,49. Also es gibt Edelschnuller und es gibt Kick-Schnuller. Genau. So, wusste ich auch nicht, dass es da noch so große Qualitätsunterschiede gibt. Es gibt ja auch, ich sag jetzt mal so, das ist, finde ich, etwas absurd, ne? So richtig relativ Markenschnuller von Deutsche Gabbana, Dior, Prada und. Wirklich? Ja, und die sind aber eigentlich... Von diesen Firmen gibt es Schnuller, damit das Baby fein ausgestattet ist? Genau. Das ist ja krass. Was machst du vom Beruf, Sophia? Ich habe mal im Praktikum gemacht und wollte auch eine Ausbildung anfangen als Kfz-Mechatronikerin. Mhm. Aber ich bin umgezogen von einer Großstadt auf ein Dorf. Mhm. Hier öffentliche Verkehrsmittel oder so sind mir total fehl am Platz, deswegen mache ich momentan gar nichts. Du hast aber einen Schulabschluss. Genau. Was für einen Schulabschluss? Ich habe einen Hauptschulabschluss. Okay. Aber dann müsstest du dich ja, wenn du jetzt schon 18 wirst, doch mal auf die Hinterbeine setzen. Also ich bin momentan an meinem Führerschein dran. Ja. Dass ich wenigstens hier fortkomme. Ich sag mal so, wenn ich jetzt eine Arbeit anfangen würde, ja, dann müsste ich 20 Kilometer fahren, also besser gesagt mich fahren lassen. Und ich glaube nicht, dass jeder da, sage ich mal, mein Bruder oder so, jeden Tag Zeit hätte. Ne? Wohnst du denn noch mit deiner Familie zusammen? Ich wohne mit meiner Mama zusammen, aber so im Umfeld, also in der Nähe wohnt die Familie halt, ne? Ach, du wohnst immer noch mit der Mama zusammen. Das heißt, das ist wirklich ein täglicher Anblick für die, wenn du mit dem Schnuller da sitzt, oder? Ja. Ich hoffe aber, wenn du jetzt den Führerschein machst, dass du nicht während des Führerscheins machen am Auto sitzt mit Schnuller. Also, wenn ich ehrlich bin, ich hatte letzte Woche hatte ich meine 8. Fahrstunde. Ja. Und da bin ich etwas nervös geworden, weil mein Fahrlehrer, der redet immer so viel. Ja, machen Fahrlehrer manchmal. Ja, und der macht auch zwischendurch mal so das Radio an, ne, weil irgendwann hört man ja Musik, meinte er. Ja. Da hat er mich so nervös gemacht, also meine Hände, die waren richtig nass gewesen und aus lauter Reflex muss ich den mal nuckeln. Und der hat das gesehen? Ja, er hat das gesehen und erstmal hat er mich ausgelacht, dann dachte er, ich verarsche ihn. Ja, hätte ich auch gedacht. So, aber nein, ich weiß es nicht, also der hat mich in dem Moment so nervös gemacht. Und dann, wie lange hast du den Nuckel dann im Mund gehabt? Ja, also so gut eine halbe Stunde. Echt? Das hat er akzeptiert? Ja, ich habe gesagt, es ist mir scheißegal, was du jetzt sagen tust. Du kannst denken, was du willst. Ich brauche den jetzt oder besser hör auf zu reden. Das gefährdet die Verkehrssicherheit. Stell dir mal vor, weil wenn jemand an dir vorbeifährt, dich überholt und guckt rein und da sitzt jemand mit dem Nuckel, ist derjenige so irritiert, dass er gegen einen Baum fährt. Zum Beispiel. Ich kann ja nichts dafür, wenn der in mein Fenster schaut. Ne? Der sollte ja seine Augen auf den Straßenverkehr haben. Gutes Gegenargument. So, jetzt aber mal Schluss mit lustig. Jetzt lass uns mal ein bisschen ernster reden. Ist ja eigentlich nicht lustig. Das ist ja, finde ich, du nennst es selbst eine Sucht. Ja. Und das ist ja irgendwie eine Beeinträchtigung deines Lebens. Ja. Wenn du zum Beispiel deshalb dich vielleicht auch gar nicht traust, dich mal auf eine Liebesbeziehung einzulassen. Ja, das kann es natürlich auch sein. Aber ich sag mal so, grob, also sehr groß ist dieser Gedanke, ist mir egal. Aber du hast gesagt, es ist eine Sucht. Ja, und es ist auch, also ich sag mal so, auf einer Seite ist es schon nervig und manchmal auch weiß nicht, ganz doof, weiß ich, wie Freunde, also ehemalige Freunde aus der Schule zum Beispiel in öffentlichen Netzwerken, wenn die so Kommentare darunter machen, so wie Schnullertante und na, hast du deinen Nuckel noch und. Ja, natürlich. Ist es, hast du denn, hast du denn ein, zwei Freundinnen, die das akzeptieren? Ja, also ich habe eine allerbeste Freundin. Aber die nuckelt nicht auch. Die nuckelt nicht selbst, ja. Nein, aber du sprichst selbst von einer Sucht. Du hast eine Fehlstellung im Mundbereich durch dieses Nuckeln. Das deutet darauf hin, allein das Suchtverhalten deutet darauf hin, dass da was nicht in Ordnung ist mit deiner Seele, mit deiner Psyche. Ja. Und deshalb finde ich, Sophia, dass du da was gegen unternehmen solltest. Ich glaube, dass dir der Schritt in ein normales Leben mit allem, was dazugehört, dann gelingen wird. Im Moment gelingt der nicht wirklich, weil natürlich machen sich die Leute lustig über dich. Und natürlich ist das ein Hemmnis, wenn man einen Mann kennenlernen will und wie du gerade sagtest schon, oder wenn du so eine Auffassung überhaupt hast, wenn du dich entscheiden müsstest zwischen Mann und Nuckel, würdest du den Nuckel nehmen. Das ist alles nicht normal, nicht gesund, nicht richtig. Ich rate dir, dass du dich mal mit einem Psychotherapeuten zusammensetzt. Okay. Und ich kann dir vielleicht auch sagen, dass du unter Umständen ganz spannende Sachen dann so rauskriegst über dich, was die Ursachen sind. Und dann weißt du mehr über dich Bescheid. Und das ist doch auch schon mal ein großer Vorteil. Ja. Ich habe eine Psychologin hier im Hintergrund, das weißt du wahrscheinlich. Ja. Heute ist das Magdalena. Ich schlage vor, sie ruft dich nochmal an und erklärt dir mal so ein paar Sachen, was du machen könntest. Mhm. Und da musst du es natürlich sowieso selbst entscheiden, ob du es machen willst. Ja. Sophia. Also ich sag mal so, es wäre schon eine Hilfe, ne? Weil wenn man ja so oft so hört, so Psychiater und so, also die Leute finden ja schon immer irgendetwas raus, was man selber vielleicht gar nicht weiß. Genau. Und bei uns ist das ja auch so, in der Familie ist sehr viel passiert. Schlimme Sachen? Ja, als kleines Kind, da habe ich meinen Opa verloren. Denn einen Tag vor meinem Geburtstag, das ist aber jetzt relativ schon 6 Jahre her, da ist mein kleiner Cousin von 6 Monaten gestorben. Mhm. Und ich habe auch meine Oma tot im Bett aufgefunden. Siehst du, da kommt eine ganze Menge zusammen. Aber das war ja schon alles, sage ich mal, schon so in den Kindesalter, so mit 10, 11, 12 und so. Weißt du, alles, was wir Menschen sind und machen, steht immer in einem Zusammenhang. Nichts ist alleine für sich. Und auch sowas, was du beschreibst, hat seine Verstrickungen und Verknüpfungen. Und es wäre interessant herauszubekommen, wo die Verknüpfungen und Verstrickungen hingehen, um sie dann vielleicht zu kappen, loszuwerden. Ja. Das wäre das Ziel. Liebe Sophia, ja. Wir machen es jetzt so. Du legst bitte auf und die Magdalena ruft dich an. Alles Weitere besprecht ihr im Hintergrund. Okay. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke schön. Vielen lieben Dank, dass ich mit dir reden konnte. Sehr gerne, Sophia. Alles Gute. Okay, tschüss. Tschüss. Danke, tschüss. Hier ist Arnold, 39. Guten Morgen, Arnold. Guten Morgen, Dominian. Um was geht's bei dir? Ja, und zwar geht es darum, dass ich damals mal missbraucht wurde, also nicht nur von meinem Onkel, sondern auch von meinem Nachbarn. Was heißt damals? Wie alt warst du? Ja, 5, 6 Jahre alt. Also als kleiner Junge. Ja. Du sagst nicht nur von dem Onkel? Auch von meinem Nachbarn. Das heißt also, du bist von 2 Männern missbraucht worden? Ja. Von dem Onkel und von dem Nachbarn? Ja, aber nicht gemeinsam, also das hat sich dann so hingezogen. Wussten die voneinander, dass der andere das macht? Nein. Also es war ein schlimmer, furchtbarer Zufall? Ja. Wie hast du das in Erinnerung? Erzähl mal. Also den ersten Missbrauch, das war damals, da waren wir auf dem Campingplatz und hat mein Onkel mich dann angefasst. Und ich sollte ihn dann selbst befriedigen und so. Mhm. Und das ist mir in Erinnerung geblieben. Also das hat sich eingebrannt bei mir im Gehirn. Ist das einmal passiert? Nein, das ist mehrmals passiert. Und du solltest immer dasselbe bei ihm machen? Ja, bis zu meinem 10. Lebensjahr, ja. Ach, so lange ging das dann doch? Ja. Mhm. Und Und mit dem Nachbarn, wann fing das an? Ja, circa zur gleichen Zeit. Und? Also der Nachbar hat dann immer, also wir haben im einen, also im gleichen Haus gewohnt und der hat mich dann Süßigkeiten und so immer locken und sowas, ja. Da hattest du also das... Also ich komme schon an zu schwitzen, wenn ich jetzt darüber erzähle. Ja, das glaube ich. Musstest du bei dem Nachbarn auch das machen, was du bei dem Onkel machen musst? Nein, also es ist da noch schlimmer. Er hat mir dann immer Geld geboten. Er wollte dann immer, er hat Untersuchung gespielt, in Anführungsstrichen. Ja. Und haben mir dann immer Geld geboten. Ja, dann habe ich immer was in die Sparkasse gekriegt. Dann. Was hat er dir gegeben? Ja, weiß ich nicht mehr, zwei, drei Mark oder was das war. Mhm. Ja. Ist es so weit und so schlimm gekommen, dass man auch von einer Vergewaltigung reden kann? Ja. Von dem Nachbarn? Von dem Nachbarn, ja. Auch von meinem Onkel. Vom Onkel später dann auch? Ja, das hat sie so, ich sag ja, das hat sie so hingezogen. Nun ist das ja, ich stelle mir das gerade vor, der ist ein kleiner Junge und der erlebt parallel so einen Horror von zwei Männern. Du musst doch total verstört gewirkt haben auf deine Eltern. Haben die nichts gemerkt? Ich habe mich meinen Eltern mal anvertraut. Also wegen meinem Onkel dann auch. Mhm. Und die haben das irgendwie abgetan. Ach, das ist doch nichts, das bildest du denn nur ein. Und wirklich, die haben das abgetan? Ja. Du hast den Mut gehabt, es zu sagen und dann tun die das ab? Ja. Wie hast du das empfunden damals? Ja, da ist für mich was zusammengebrochen halt, ne? Also dann habe ich mir gedacht, ich bin jetzt 39, damals war es so, ja, Eltern, also die Älteren haben ja immer recht. Mhm, ja, ja. Das heißt, du hast dann auch gar keine Traute gehabt, denen auch noch zu erzählen, dass der Nachbar das macht. Genau, so sieht's aus. Ging das bei dem Nachbarn auch so bis 10, 11, 12? Nee, bei dem Nachbarn nicht. Da war das früher zu Ende. Da war das früher zu Ende. Aber mein Onkel, der ist jetzt tot. Ich sag mal, ich habe ein bisschen Genugtuung. Hört sich zwar doof an, aber ist so. Das kann ich gut verstehen. Genugtuung, dass er tot ist. Ja. Wie er hat eine gerechte Strafe gekriegt. Wie lange ist er jetzt schon tot? Das müssten jetzt auch schon 10, 12 Jahre müssten das sein jetzt. Hast du denn hinterher als erwachsener Mensch mit dem Onkel mal Tacheles geredet? Nein. Ja, also ich habe mich nicht getraut. Ja. Also ich habe echt keine Traute gehabt. Wir sind dann auch damals weggezogen. Mhm. Also in einer anderen Stadt und da war der Kontakt ja auch nicht mehr da. Aber du hast den irgendwann dann nochmal in deinem Leben gesehen? Ja. Wie war das? Wahrscheinlich bei irgendwelchen Familienfeierlichkeiten. Wie war das, wenn du ihn gesehen hast? Ich habe mich von den Familienfeierlichkeiten habe ich mich gedrückt. Wegen diesem Onkel? Ja, nicht nur deswegen. Ich habe mich allgemein zurückgezogen. Mhm. Aber als du ihn dann mal irgendwann nochmal gesehen hast, wie war das für dich? Ja, das, so wie jetzt, wenn ich jetzt hier rede, also Schweißausbrüche und Panikattacken und sowas. Mhm, verstehe. Und dann kann ich auch verstehen, dass man nicht den Mut hat, auch wenn man erwachsen ist, dann dem mal ordentlich die Meinung zu sagen. Das kann ich auch verstehen. Ja, das ist schwer gewesen, weil es ja als Familie ist, ne? Hast du denn später nochmal mit deinen Eltern darüber gesprochen, als du älter warst? Nein, das wurde totgeschwiegen. Was denkst du über deine Eltern, dass sie so reagiert haben? Ja, halt eine heile Familie. Also da gibt's gar nichts zu meckern und so. Ich habe auch, ich sag mal, ach, ich bin ganz konfus jetzt schon wieder. Ja, entschuldige, wenn ich zu intim frage, dann sag einfach Stopp, dann frage ich nicht weiter. Weil ist okay. Mhm. Also kannst du ruhig fragen. Leben denn deine beiden Eltern noch? Nee, meine Mutter ist leider schon tot. Ja. Mein Vater ist dement und ist im betreuten Wohnen. Mhm. Ist jetzt auch mittlerweile 70. Hattest du mal so im Laufe deines Lebens, schon abgesehen von dem Hass auf den Onkel und den Nachbarn natürlich auch, auch einen Zorn auf deine Eltern, dass die dich nicht geschützt haben? Ja, das ist ja das Komische, eigentlich nicht. Mhm. Ich weiß nicht warum, aber eigentlich nicht. Weil meine Eltern waren immer für mich da. Also sonst war das ein gutes Verhältnis? Ja, ja, klar. Mhm. Ich sage ja, und der Nachbar, das ist ja das Kuriose, ich sage ja, ich habe ja eine gestörte Kindheit und deshalb bin ich auch alkoholabhängig. Mhm. Und da habe ich mich mal aufgerafft in eine Selbsthilfegruppe und habe mich da hingesetzt und dann kam der Nachbar rein und ist in der gleichen Selbsthilfegruppe. Nein. Ja. Das ist ja Wahnsinn. Du gehst in eine Selbsthilfegruppe? Ich war. Oder war? Für Alkoholiker. Und dann kommt der Typ, der Täter, der dir das als Kind angetan hat, kommt da auch rein? Ja. Was für eine Situation. Ja, da wurde mir ganz anders. Und, wie hast du dich verhalten? Ich bin ruhig geblieben. Also am liebsten hätte ich ihm an die Kehle springen können, natürlich. Wie alt warst du da, als du da in der Selbsthilfegruppe warst? So ungefähr. War vor 5 Jahren. Vor 5 Jahren, okay, da warst du ein gut Erwachsener. 35. Hat der dich überhaupt erkannt, dass du das bist? Ja, sicher hat er mich erkannt. Mhm. Weil das war, ist eine Vorstadt gewesen und da kannte sich jeder jeden. Weil du meinst, du bist dann, ihr seid später weggezogen. Ich dachte, dass ihr euch da aus den Augen... Ich bin ja später wieder in die Stadt wieder zurückgezogen. Und der hat dich natürlich, warum sollte er auch, er hat dich nicht angesprochen, so feige wie er war wahrscheinlich. Er hat mich nicht angesprochen und er hat auch irgendwie auch keinen Blick der Reue gezeigt, gar nichts. Und ich weiß auch von meinen anderen Freunden von damals, dass der die auch angefasst hat. Ah, also du hast schon auch doch mit anderen Menschen über die schlimme Zeit gesprochen. Ja, mit meinen Freunden, also die das auch miterlebt haben. Also die wissen das auch alle. Mhm. Bist du nochmal in die Selbsthilfegruppe gegangen? Nein. Aus Angst, dass du dem wieder begegnest? Das konnte ich seelisch nicht verkraften. Das verstehe ich. Mhm. Also ich war jetzt auch letztes Jahr in Therapie. Mhm. Also ich habe PTBS, also posttraumatisches Belastungssyndrom. Ja. Und also seitdem ist ja auch seit der Kindheit Panikattacken und und alles, was dazugehört. Also alles, das rundum geht halt. Dann hast du dich relativ spät entschlossen, in die Therapie zu gehen. Ja, ich habe es mir vorher weggesoffen. Weggesoffen? Mhm. Ja, sicher. Mhm. Wie... Kurze Zwischenfrage zu diesem Thema. Wie geht es dir aktuell, was die Alkoholkrankheit anbelangt? Also ich habe ja letztes Jahr die Therapie gemacht. Also ich sage, ich bin jetzt nicht trocken, aber ich habe Techniken gelernt dort, wie ich damit umgehen kann. Ah ja. Also das heißt jetzt nicht, dass ich mich jetzt exzessiv besaufe. Mhm. Das ist einfach... Ich mache Meditation und sowas. Also ich habe Techniken schon gelernt. Also das hat mir schon sehr geholfen, auf jeden Fall. Hat dir diese Therapie auch geholfen, mit dieser Vergangenheit etwas besser umgehen zu können? Ich habe es gemeint, dass es so ist, aber es ist wohl nicht so. Also ich habe gesagt, ich wollte mich jetzt auf das Jetzt konzentrieren und das Vergangene Vergangenheit sein lassen. Ja. Aber das klappt wohl irgendwie nicht. Das heißt, es ist immer wieder da und die Vergangenheit holt dich immer wieder, doch immer wieder ein. Immer wieder. Und, und hat Macht über dich. Ja. Mhm. Wie lebst du zurzeit, Arnold? Bist du in einer Beziehung? Ja, bin ich. Was sagt deine Frau zu all dem, was da geschehen ist? Ja, sie wurde damals auch vergewaltigt, sag ich mal. Ah, das heißt also eine Leidensgenossin. Das heißt, sie kann dich nachvollziehen. Ja, nicht so direkt. Also bei ihr ist es wohl nur einmal passiert. Aber sie glaubt dir zumindest, was passiert ist. Ja, das auf jeden Fall. Hast du denn in deinem Leben nach all diesen schlimmen Erlebnissen mal oder jetzt auch mit deiner Frau eine für dich entspannte und schöne Sexualität leben können? Nee, wirklich. Nicht wirklich? Nicht wirklich, nein. Mhm. Das ist ungeheuer, wenn man sich das vorstellt, was Menschen Kindern antun und aus diesen Kindern werden Erwachsene und die tragen das bisweilen ihr ganzes Leben mit sich herum und kämpfen und quälen sich. Ja. Jetzt hast du eine Therapie gemacht und es kommt immer wieder. Ich vermute mal, dass du nochmal ran musst und nochmal einen therapeutischen Versuch unternehmen solltest. Ja, das ist ja jetzt ein Angriff. Ach, ist schon ein Angriff. Das ist schon ein Angriff, ja. Also ich sehe nicht zu, dass ich hier kaputt gehe. Das mache ich nicht, weil ich habe Familie, ich habe drei Kinder. Also zwei von meiner Ex-Frau und eins jetzt mit meiner neuen Frau. Und dafür werde ich kämpfen. Also ich sehe nicht zu, dass ich hier rumsitze und kaputt gehe. Das ist ein guter Satz. Denn wenn du kaputt gehst, haben die Täter nochmal gewonnen und haben nochmal dein Leben zerstört. Und diese Macht dürfen sie nicht haben. Ja, aber ich weiß ja nicht, ob ich ihn jetzt noch belangen könnte. Ich kenne mich mit der Gesetzeslage auch nicht aus. Ja, dann beraten wir dich mal gleich im Hintergrund. Da haben sich ja die Gesetze etwas geändert, was den Onkel anbelangt. Der Onkel ist ja schon tot. Nicht der Onkel, den Nachbarn, genau, der Onkel ist ja schon tot. Ja, genau. Was den Nachbarn anbelangt, glaube ich, könnte man noch was machen. Dafür musst du aber auch stabil sein und das auch wirklich wollen. Ja, das will ich, weil der hat sich mit Sicherheit nicht geändert. Und hat das mit Sicherheit immer wieder gemacht oder macht es immer noch? Oder macht es immer noch, ja. Wie viel älter ist der als du? Ich sag mal, der müsste jetzt 65 bis 70 sein. Okay. Also ich kann mich da nicht so festlegen. Mhm. Also der ist auf jeden Fall über 20 Jahre älter als ich. So, Arnold, jetzt bitte ich dich aufzulegen. Dann ruft dich gleich meine Psychologin, die Magdalena, nochmal an. Das ist ja einmal nochmal ein paar psychologische Tipps, obwohl du wahrscheinlich gut versorgt bist, aber trotzdem, das wird sie nochmal machen. Und sie wird dir auch nochmal ein paar Hinweise geben, wie du das juristisch genau rauskriegen kannst, wie die Lage bei dir ist. Okay? Okay. Alles Gute von Herzen, Arnold, und viel Erfolg bei, wenn du jetzt weitere therapeutische Schritte machst. Das Gespräch hat mir sehr geholfen. Das hoffe ich sehr, das freut mich sehr. Alles Gute, Arnold. Du legst bitte auf und wir melden uns gleich. Okay, Nacht. Tschüss. Hier ist Gisela. Gisela ist 57. Guten Morgen, Gisela. Ja, hallo Domian. Hallo Gisela. Um was geht's? Eigentlich wollte ich nur anrufen wegen des Anrufers von gestern, der sich Vorwürfe macht, dass er seinen Freund nicht vom Selbstmord abhalten konnte. Ja, das war der letzte Anrufer gestern. Genau, ja. Vielleicht nochmal kurz für die gestern nicht dabei waren. Der Anrufer erzählte, vor 22 Jahren ist das passiert. Sein allerbester Freund hat den Selbstmord angekündigt. Und die beiden haben sich fast 2 Monate so darüber unterhalten. Auch also auf philosophischer Ebene, ob ein Mensch das Recht hat, sich diese Freiheit zu nehmen. Und dann hat der Freund sich das Leben genommen. Und der Anrufer macht sich heute noch große Gedanken und auch Vorwürfe, dass er ihn nicht zurückgehalten hat. So war's. Genau. Mhm. Und dazu wollte ich eben sagen, dass er das um Himmels Willen nicht machen soll. Er braucht sich keine Vorwürfe zu machen, weil wenn jemand sich vornimmt, sich das Leben zu nehmen oder in meinem Fall jetzt, ich lasse mich nicht behandeln, obwohl ich Krebs habe, da möchte man nicht von den Freunden hören, du musst jetzt und hast jetzt endlich was unternommen und ich schlepp dich ins Krankenhaus. Man will einfach Unterstützung haben, aber keine, nirgends hingedrängt werden. Ja, das stimmt. Wobei der Fall gestern schon komplizierter war, weil die Jungs haben 2 Monate gesprochen und da kann man, ich habe ja gestern auch gesagt, ich kann ihm das verzeihen, weil er so jung noch war. Ja. Als erwachsener Mensch hätte er massiver wahrscheinlich vorgehen können und hätte was unternehmen sollen. Aber ich kenne es halt aus der anderen Perspektive. Ich habe Krebs und ich lasse mich nicht behandeln. Aha. Und da kriege ich natürlich von Ärzten, von Verwandten, von Freunden nur Vorwürfe, wieso bist du so dumm? Und eine Ärztin hat mich als naives Dummchen bezeichnet. Aha, ich verstehe, du bewertest das auch aus deiner eigenen Geschichte heraus. Genau, daher weiß ich eben, wenn man sich was vornimmt, dann möchte man, also wenn man fest entschlossen ist zu etwas, dann möchte man von den Freunden nicht dauernd bekniet werden, seine Entscheidung über den Haufen zu werfen. Gisela, dann erzähl doch netterweise mal etwas von dir. Wie schwer krebserkrankt bist du? Ja, das ist unterschiedlich. Also ich war mal, 2002 fing es an mit Gebärmutterkrebs. Da war mein Sohn 16, da habe ich mich natürlich operieren lassen, weil er brauchte mich ja noch. Mhm. Er war ja noch nicht fertig mit Schule und so. Dann hatte ich 6 Jahre Ruhe, 2008 kam der nächste, dann hatte ich Eierstockkrebs. Mhm. Und da war der Sohn dann ausgezogen, hatte einen Beruf, abgeschlossene Lehre. Und dann habe ich für mich beschlossen, ich lasse jetzt nichts mehr machen, weil er braucht mich. Ich habe keine Verantwortung mehr für ihn. Geht es nur um den Sohn bei dieser Frage? Eigentlich nur um den Sohn. Nicht um dich und um deine. Nee. Du bist ja keine alte Frau. Nee, aber ich habe mein Leben gelebt und ich wollte in Würde sterben und nicht an Chemotherapie kläglich verenden wie mein Mann damals im Krankenhaus. Ich habe das beobachtet ein halbes Jahr lang. Es war so grausam. Und damals habe ich beschlossen, ich werde niemals Chemotherapie bei mir machen lassen. Mhm. Das heißt, seit 2008 machst du nichts. Ja, aber das Phänomen war nämlich, dass der Krebs zuerst gewachsen ist, 2 Jahre lang, und dann wurde der Tumor immer kleiner. Von alleine? 2012 war er weg. Ach. Ganz von alleine. Also ich hatte keinen Wunderheiler, ich hatte keine alternative Heilmethoden, ich hatte nichts. Was für ein Glück. Er ist einfach immer kleiner geworden und war dann 2012 weg. Wie geht es dir heute? Ja, jetzt war ich 2,5 Jahre nicht beim Arzt. Weil ich wollte nicht wieder was Neues hören. Mhm. Aber bin jetzt vor 14 Tagen doch mal wieder hin, weil ich da unten was gespürt habe. Mhm. Und jetzt habe ich Blasenkrebs. Jetzt ist ein 5 cm großer Tumor an der Blase und ein Knoten in der Brust. Und ich werde wieder nichts tun, weil mein Körper hat ein Eigenleben. Er macht, was er will. Weißt du, Gisela, ich kann das ja gut verstehen, dass man sagt, ich will keine Chemotherapie mehr haben, wenn es letztendlich nicht mit einer Heilung, mit einer Hoffnung auf Heilung verbunden ist. Und eben. Und wenn man sagt, ich will gar nicht länger leben, wenn ich qualvoll leben muss. Ja, ganz genau so. Aber das ist das eine. Ich bin allerdings dafür, wenn man eine reale Chance hat, dass man gesund wird oder dass man den Krebs besiegt. Wie ist denn das Stadium im Moment deiner Krebserkrankung? Könnte denn eine Chemotherapie dich vielleicht sogar vom Krebs befreien? Nee, weil das ein Rezidiv ist. Ah ja. Und das ist, da kann die Chemotherapie kann nur verlängern, aber nicht heilen. Mhm. Also er ist therapierbar, aber nicht heilbar. Und ich will dich nicht malträtieren. Ich stelle nur mal so die Fragen, ich respektiere dich voll und ganz, keine Sorge. Aber ich frage trotzdem mal die Fragen. Es könnte ja sein, dass durch eine Chemotherapie du jetzt 2-3 Monate durch die Hölle gehst, aber dann vielleicht ein halbes oder ein Jahr gewonnen hast an Leben. Ja, dann, ja, aber die Hölle möchte ich nicht. Die Hölle möchtest du nicht. Mhm. Mhm. Ich habe damals 2008, wo bei mir der Eierstockkrebs losging, da hatte eine Bekannte von mir zur selben Zeit dieselbe Diagnose. Mhm. Und die hat sich komplett anders entschieden als ich. Sie ist sofort ins Krankenhaus operieren lassen, Chemotherapie, Bestrahlung. Mhm. Nach einem Vierteljahr kam der nächste Krebs, wieder Chemotherapie, Operation, Bestrahlung. Mhm. Und nach 1,5 Jahren war sie tot. Nun ist jede Krebserkrankung, jeder Krebsverlauf ein anderer. Ist schon klar, ja. Aber ich sag nur, vielleicht wäre ich gar nicht mehr im Leben, wenn ich den Krebs damals... Vielleicht, ja. Vielleicht. Da hast du wirklich recht. Da hast du recht. Nur kann man da nicht drauf hoffen, dass das jetzt wieder so kommt. Kann man natürlich nicht hoffen. Aber ich habe jetzt meinen Freunden gegenüber das Argument, der geht schon wieder weg. Das hat ja 2008 ja auch gemacht. Aber du glaubst es selbst nicht. Nein. Aber ich will eben diese ständige Gedränge, mach was, tu was. Du kannst es nicht so laufen lassen. Meine Schwägerin, die hat in Würzburg einen Urologen angerufen, wollte für mich schon einen Termin machen. Ich fühle mich da irgendwie entmündigt. Mhm, mhm. Du hast keinen Partner im Moment? Nein, was Gottes sagt, Willen. Nein. Was sagt denn dein Sohn? Also den neuen Krebs weiß er noch nicht, weil er im Moment selber krank ist, da wollte ich ihn jetzt nicht mit belasten. Mhm. Aber 2008, da hatten wir ein tolles Gespräch oder mehrere tolle Gespräche. Mhm. Der war voll auf meiner Seite. Das finde ich jetzt sehr schwierig, wenn ich mir vorstelle, du wärst meine Mutter. und du würdest mir das erzählen, ja. Ich glaube, da wäre ich in großer Bredouille. Wir haben ausgiebig drüber gesprochen. Ich habe ihm auch erzählt, der hat ja auch teilweise mitgekriegt, wie sein Papa damals elendig zugrunde ging im Krankenhaus. Mhm. Er war zwar noch ganz klein, er war erst 3, aber er weiß eben, dass die Chemotherapie ihn im Endeffekt kaputt gemacht hat. Und er hat, ich habe ihm gesagt, ich habe damals, wo du noch kleiner warst, wo du 16 warst, da habe ich gekämpft gegen Krebs. Mhm. Aber jetzt, ich für mich möchte nicht kämpfen, ich würde es nur für dich tun. Mhm. Und das hat er so akzeptiert? Das hat er akzeptiert. Er hat gesagt, da bist du jetzt die wichtige Person und du machst nur das, was du für dich für richtig hältst. Was würdest du denn tun, wenn er jetzt in diesem Fall eine andere Meinung hat? Wenn er sagt, nee, komm, lass es uns, ich stehe dir bei, lass es uns versuchen durchzukämpfen. Was würdest du sagen? Ich würde trotzdem Nein sagen, aber ich glaube nicht, dass er das sagen würde. Mhm. Weil wenn er es damals schon akzeptiert hat, dann würde er es jetzt auch akzeptieren. Und ich habe immer noch mein Argument, der geht vielleicht wieder von selber weg. Ich bin verrückt, ich weiß es, aber ich habe das so im Bauchgefühl. Gibt es einen Menschen in deiner Umgebung, der, abgesehen jetzt von dem Sohn von damals, der das so hinnimmt, wie du Nein. es siehst? Nein. Nein. Alle wollen sagen, alle. Du musst. Ja. Und es ist so nervig. Mhm. Ich bin nur noch am Abwehren, wenn das Telefon klingelt, ich zuck schon zusammen, weil wieder irgendein Freund oder eine Freundin, die es von einem anderen Freund erfahren hat, ich sage nichts mehr. Was hat eine Ärztin zu dir gesagt? Ich bin ein naives Dummchen. Ein naives Dummchen? Ja. Das wagt eine Ärztin, ja. Dir als gestandene Frau, die Ganz sich genau. sehr viel Gedanken gemacht hat über all das, wagt sie dir ins Gesicht zu sagen? Ja. Wie reagiert man darauf? Ich war fassungslos. Ich habe, glaube ich, überhaupt nichts gesagt. Aber ich habe inzwischen die Ärztin gewechselt. Nachdem dieser Blasenkrebs jetzt diagnostiziert wurde, was hat der behandelnde Arzt dir denn gesagt, was du tun sollst? Ja, das ist jetzt auch ein Problem, weil das ist jetzt eine neue Ärztin natürlich, weil die andere habe ich abgesägt. Und jetzt die ist jetzt übermotiviert, kommt frisch von der Uni. Mhm. Und hat jetzt diese ganzen Therapievorschläge mir runtergeleiert. Von Mammographie, Kernspin, CT, Ambulanz in der Frauenklinik, OP, Chemotherapie. Mhm. Die war gar nicht zu bremsen, die war komplett übermotiviert. Und ich habe dann gesagt, Moment, langsam. Jetzt warten wir ein Jahr, dann komme ich wieder und dann schauen wir, wie er sich verändert hat. Nein, das kommt überhaupt nicht in Frage. Mhm. Ich bespreche das mit der Chefin, die ist nämlich nicht die Chefin der Praxis, sondern die neue. Mhm. Sie wird es mit der Chefin besprechen und in 3 Monaten soll ich wiederkommen und dann zieht sie die Chefin zu. Sagen wir so, als erste Reaktion ist das ja auch richtig, dass ein Arzt das vorschlägt. Ja, ich habe sie aber dann ausgebremst. Ja. Also da kann man der Ärztin ja keine Vorwürfe machen. Mache ich auch überhaupt nicht. Sie hat es auch ganz nett formuliert, hat mich in keinster Weise irgendwie als naives Dummchen bezeichnet. Nur irgendwann muss ein Arzt wirklich auch kapieren, hier steht ein mündiger Patient vor mir und ich habe das zu respektieren. Eben. Und sie hat ihm gesagt, sie hat so einen Tumor in der Größe da an der Stelle noch nie gesehen und sie war irgendwie überfordert. Ich habe eine Idee. Ja. Was hältst du davon, wenn du dich mal beraten lässt von einem Palliativmediziner? So. Da geht es nicht um, dass du irgendwelche Chemotherapien oder was, sondern es geht darum, das finde ich immer sehr gut, wenn man früh zu einem Palliativmediziner geht, die quatschen dir nichts auf, aber die können dir helfen, frühzeitig zumindest eine gute Schmerztherapie zu beginnen. Ja, da kommt das nächste Problem, ich habe eine Schmerzmittelallergie. Gut, aber das ist ja dann musst du es mit einem Arzt ja besprechen, wie man dann am klügsten vorgeht. Im Moment spüre ich halt nichts, ne? Genau, aber dann ist es eigentlich noch dringlicher, dass du richtig mit einem fachkundigen Menschen, soweit ich Palliativmediziner kenne, werden die das akzeptieren, was du sagst. Mhm. Und die werden einfach sagen, okay, wir nehmen das so hin und wollen aber, dass die Zeit, die ihnen bleibt, dass das eine gute und wertvolle Zeit wird. Genau, das ist genau das, was ich möchte. So, dann mach das so schnell wie möglich. Mach einen Termin irgendwo in deiner Umgebung bei einer Palliativklinik oder in einer Station. Ja, 2008 hatte ich mir ja schon einen Hospizplatz gesucht. Und den habe ich jetzt wieder abbestellt, weil der Krebs ja weg war. Jetzt kommt der neue dazu. Aber das ist ein guter Tipp mit dem Palliativ, ja. Also ich, wenn das wahrscheinlich auch für viele Leute sehr schwer ist nachzuvollziehen, Gisela, du hast es für mich schlüssig erklärt. Es ist dein Leben. Ja. Du hast für dich gesagt, obwohl du erst 57 bist, ich habe mein Leben gelebt. Ja. So eine Einstellung kann man haben. Viele fangen mit 57 erst und starten nochmal voll durch. Aber, ja. Aber jeder Mensch ist eben anders. Ich war heute mit meinem Vater einkaufen, der ist 91. Der hält mich für völlig bekloppt. Ach, mit dem hast du auch darüber gesprochen? Ja, ja. Da ist auch kein Verständnis zu. Überhaupt nicht. Der rennt von Arzt zu Arzt. Der hat zwei Arzttermine in der Woche, obwohl er eigentlich nicht direkt krank ist. Aber der macht Vorsorgeuntersuchungen noch und nöcher. Aber er hat natürlich Angst, dass seine Tochter vor ihm geht. Ja. Und das kann man ja auch verstehen. Kann ich auch verstehen. Ja, aber ich kann nicht aus Rücksicht von meinem Vater, weil er nicht möchte, dass ich vor ihm gehe, mich einer quälenden Chemotherapie unterziehen. Aber du hast es ja aus Rücksicht auf deinen Sohn damals gemacht. Da, ja. Aber mein Sohn geht mir über alles. Also da kommt kein anderer Verwandter auch nur annähernd dran. Ah, der Sohn ist wichtiger als der Vater. Ja. In deinem Fall. Ja. Mhm. Okay. Mein Vater hat sich scheiden lassen, da war ich 5 und hatte dann lange Jahre keinen Kontakt zu mir, weil seine zweite Frau nicht wollte. Und das habe ich ihm irgendwie ein bisschen übel genommen. Jetzt ist die zweite Frau tot, jetzt darf ich wieder mit ihm Kontakt haben. Ah, dann verstehe ich deine Einstellung. Und da war ich ein bisschen, ja. Liebe Gisela, geh zu einem Palliativmediziner. Das werde ich tun, ja. Ich respektiere sehr, was du sagst und was du machst. Und wenn es auch schwerfällt, aber wie gesagt, es ist dein Leben. Danke, dass du wenigstens Verständnis hast. Alles Gute von Herzen. Ich danke dir, Domian. Tschüss, ciao. Schönen Abend noch. Tschüss. So, ihr Lieben, wir haben 1.41 Uhr und ich möchte euch unser Thema nächste Woche vorstellen. Nächste Woche ist ja ein bisschen kürzer, weil wir Montag nicht da sind, da ist ja Pfingsten. Aber in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gibt's wieder ein Thema und das Thema heißt Versagt. Wann und inwiefern habt ihr in eurem Leben schon versagt? Groß versagt, richtig versagt und macht euch deshalb vielleicht bis heute Vorwürfe. Also man kann im Beruf versagen, man kann in der Erziehung versagen, man kann in der Freundschaft versagen, man kann in der Liebe versagen. Ja, und man kann auch Opfer von Versagen werden, zum Beispiel wenn man Opfer eines Ärztefehlers geworden ist. Also wer von euch hat richtig schon mal versagt im Leben und wer von euch ist Leidtragender von Versagen. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt nächste Woche, dann meldet euch doch schon mal per Mail domian@wdr.de oder ihr ruft nächste Woche Mittwoch vor der Sendung an oder gerne natürlich auch während der Sendung. Jetzt geht's weiter mit unserer Freitagssendung, die eine offene Sendung ist und ich freue mich auf die Christina. Die ist 58. Guten Morgen, Christina. Guten Morgen, Domian. Christina, um was geht's bei dir? Es geht um die Dame vom Mittwoch, die wo behauptet, sie sei ein Medium. Ja. Und meiner Meinung nach entspricht es nicht der Wahrheit. Die Dame hat im WDR Werbung für irgendwas, was sie macht, gemacht. Weil ich kann es aus eigener Erfahrung sagen. Bist du ein Medium? Ich bin Medium, ja. Ah, weil war das die Konkurrenz vor ein paar Tagen hier? Nee, als Konkurrentin bezeichne ich die Dame nicht. Also sie hat ja in dem Sinne nichts genannt, keine Internetseite oder irgendwas anderes. Nee, sie hat nur von sich gesprochen. Nicht. Was war denn falsch an ihren Aussagen? Sie hat ja gesagt, dass sie mit Toten kommunizieren kann. Kann sie meiner Meinung nach nicht. Warum nicht? Weil man kann nicht ihr schreiben, dann den Namen bloß schreiben und dann das schreiben, was man gerne möchte, das geht Ach so, nicht. Genau, das müssen wir noch den Leuten erklären. Die Anruferin vor ein paar Tagen arbeitet so, man schreibt ihr eine Mail, man schreibt nur den Vornamen und das Alter, glaube ich, rein. Und das geht nicht. Und stellt eine Frage und an die Toten. Und das geht aber nicht. Und diese Frage kann die Anruferin, sagt sie dann, aufgrund der Mail-Unterlagen beantworten. Das geht nicht, sagst du? Nein, das geht nicht. Warum geht das nicht? Man muss zu den noch Lebenden. Erstens einmal suchen die Toten zu einem Kontakt und suchen sich eine Kontaktperson aus. Mhm. Also die Erfahrung habe ich selber gemacht. Und dann muss man mit den Lebenden persönlich sprechen. Man sollte sie sogar vielleicht persönlich kennen. Man sollte also ein persönliches sitzen. Gespräch ist ganz wichtig. Mhm. Also Schreiben, das geht nicht. Und wenn man gegenüber sitzt, dann funktioniert das. Unter Umständen. Ja, es geht auch, wenn man jemand besser kennt, telefonischer Kontakt, das geht. Wie funktioniert das denn bei dir? Du sitzt dann jemandem gegenüber und der sagt, meinetwegen, ich will irgendwas vom Opa erfahren. Das geht nicht immer. Aber wenn es geht, beschreib mal, was geht da in dir vor? Fällst du in Trance? Siehst du es etwas? Es ist so, als wie wenn ich, ich habe es meinem Lebensgefährten erst diese Woche beschrieben, als wenn ich irgendwie, wer hat noch keinen Joint geraucht in seinem Leben irgendwann mal, wie jung war, ja. Als wenn ich irgendeinen Joint geraucht hätte, ich muss auch dazu sagen, ich nehme keine Drogen, ich trinke keinen Alkohol. Und dann kommt zu mir was rüber von den Verstorbenen. Also ich kann sogar beschreiben, wie die aussehen. Du fällst quasi in eine andere Realitätswahrnehmung? Ja, man kommt sich so vor, als wenn man irgendwie was getrunken hätte oder. Ja, so. Und dann siehst du den Toten? Ja, also ich habe eine Freundin. Wie sehen denn Tote aus? Kann man schlecht beschreiben. Das ist verschieden. Manche Tote suchen zu einem Kontakt, die kann man nicht sehen. Aber von meiner Freundin, die ich jahrelang nicht mehr gesehen habe, die kam auf einmal vorbei. Die ist auch tot? Nee, die lebt. Ach so. Die lebt. Mhm. Und im Nachhinein gesehen habe ich festgestellt, der Vater hat sie zu mir vorbeigeschickt, ihr Vater. Mhm. Das hat einen Hintergrund und bin erst später drauf gekommen. Und die war letztes Jahr schwer erkrankt, psychisch erkrankt. Mhm. Die wollte sich das Leben nehmen. Mhm. Und ich habe dann immer mit ihr gesprochen, hat ihr Vater zu mir Kontakt aufgenommen. Hat mir Sachen über sie erzählt, als kleines Kind oder wie es bei ihnen zu Hause ausgesehen hat. Er hat immer gesagt, mir mitgeteilt, habe ich gesagt, Pia, dein Vater sagt mir gerade, du sollst Geduld haben, du wirst wieder gesund. Sie wollte sich das Leben nehmen, wie ich gesagt habe. Dann habe ich gesagt, Pia, das sollst du nicht machen. Dein Vater teilt mir mit, er hat dich nicht auf die Welt gesetzt, damit du stirbst jetzt. Christina, dein Talent in Ehren, aber das könnte ja jeder sagen, deinem Gegenüber. Jeder könnte ja sagen, der Vater sagt gerade, du sollst nicht das und das machen. Und ja, das ist dann richtig. Aber er hat mir eben Sachen mitgeteilt, die ich gar nicht wissen kann. Und ich habe mir ja das am Anfang auch nicht geglaubt. Und dann habe ich eben gesagt, dein Vater, ich habe ihr erzählt, wie ihre Eltern, ich kenne ja ihre Eltern gar nicht. Mhm. Habe ich gesagt, dein Vater ist fast 2 Meter groß, dunkelhaarig und sieht jetzt aus, so im Alter, so um die 60. Mhm. Er ist aber um die 80 gestorben. Mhm. Und die Mutter, zu der gab es überhaupt keinen Zugang. Ich habe gesagt, Pia, ich sehe deine Mutter, aber die ist verschlossen. Mhm. Nochmal, erklär mir nochmal, weil ich mir das immer noch nicht richtig vorstellen kann, wie du die wahrnimmst. Das heißt, du siehst die wirklich. Manchmal, nicht immer, aber manchmal siehst nicht du sie. Nicht immer, aber manchmal. Hörst du sie auch wirklich real oder so in deinem inneren Ohr? Nee, ich höre die reden. Gibt es noch sinnliche, kann man die... Haben die eine Aura? Riechen die nach irgendwas? Oder? Nee, gar nichts, gar nichts. Das ist so, als wenn man für mich war das mit den Eltern von ihr, als wenn die in einem schönen Park sitzen. Mhm. Also die Mutter sitzt immer so auf dem Baum, so einem abgeschnittenen Baum, und der Vater steht neben ihr. Also das war jetzt, du erklärst es jetzt so, dass die Toten quasi einen Menschen zu dir hinführen. Ja. So war das jetzt in diesem Fall. Ja, und dann ist mir noch was passiert. Ich habe einen langjährigen Freund, also der ist schwul. Den habe ich auch Jahre nicht mehr gesehen. Der taucht dann auch auf einmal plötzlich auf. Und dann habe ich seinen Vater gesehen. Der ist mir sogar hier erschienen bei mir im Haus. Also es war nicht das erste Mal. Ich sehe öfters Tote. Mhm. Du siehst die auch, wenn du mal alleine bist im Haus. Sehe die auch, da habe ich zum Teil Angst. Ich wollte gerade sagen, so schön ist es ja nicht, wenn man allein durchs Haus geht und plötzlich steht da ein Toter. Hast du Angst? Ja, richtig Angst. Was sagt denn der Tote dann zu dir, wenn du den siehst? Das geht dann mehr medial. Also ich habe von meinem schwulen Freund, der Vater, ich habe mit ihm selber gerade telefoniert, sage, du, dein Vater steht da, also der kam bei mir vom Keller rauf, und stand dann im Gang. Gott, Gott. Dann sagt er zu mir, du kannst ja meinen Vater gar nicht sehen. Dann habe ich ihm gesagt, pass auf, der hat ein Hemd an, so eins wie der Magnum immer angehabt hat. Mhm. Kann ja ich nicht wissen, weil der Mann ist ja schon 10 Jahre tot. Dann habe ich gesagt, der ist größer wie du, der ist schlank, der hat eben das Hemd an, so ein bisschen dunkleres Orange war das. Sein Hemd ist in der Hose, in der Jeans, ja, und er hat einen Gürtel an. Ja. Und er langt sich immer, habe ich gesagt, an den linken Fuß. Er hat den linken Fuß hochgehoben und hat sich so 10 cm über Knöchel gelangt. Sage ich, er langt sich immer an den Fuß. Und was ist da mit seinem Fuß? Dann sagt er, ja, mein Freund, ja, da habe ich etwas, hat er gesagt. Ich bin gestürzt und 10 cm über dem Fuß hat er große Wunde gehabt. Wir haben gerade, ich glaube, das Jenseits funkt, glaube ich, gerade so ein bisschen in unsere Leitung rein. Die wollen vielleicht gar nicht, dass du das uns hier erzählst. Da waren so kleine Störungen gerade. Christina, nimmst du dafür Geld für solche? Nein, genau das wollte ich sagen, was mich so empört hat an der Dame. Du nimmst kein Geld? Nein, das darf man gar nicht. Du machst das nur so, wenn es sich ergibt. Und man ist, glaube ich, dafür da, dass man denen Menschen hilft. Was machen die Toten eigentlich so im Jenseits? Hast du die mal gefragt? Es gibt Tote, also die kommen nicht mehr. Das heißt, die sind für immer irgendwo. Ist das ein gutes? Die sind irgendwo, ja. Ist das ein gutes Zeichen, wenn die nicht mehr kommen? Dann haben die, glaube ich, hier Ruhe gefunden. Ah, die unruhigen Geister sind dann irgendwie nochmal immer wieder hier bei uns. Die wollen irgendwie etwas mitteilen. Die wollen was mitteilen. Also hast sie können nicht mehr sprechen und nichts mehr, aber sie wollen was mitteilen. Aber du kannst die ja was fragen. Kann sie fragen, dann kriege ich Antwort, ja, aber nicht so jetzt laut. Ich kann jetzt nicht laut fragen, was willst du jetzt da von mir? Das, ja, das geht nicht. Ich habe auch schon laut gesagt, ja, weil aber am Anfang, mein verstorbener Mann da immer, hat gesagt, verschwind jetzt aus meinem Haus. Ja. Ich habe Angst gehabt vor dem. Aber du könntest sie doch mal fragen. Es gibt ja eine Frage, die uns alle Menschen auf der Welt, alle Milliarden Menschen auf der Welt interessiert. Nämlich, ist es schlimm, tot zu sein? Frag sie mal. Habe ich schon gefragt. Nein, das ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm? Nein, seitdem habe ich keine Angst mehr zu sterben. Dann kann man ja ganz entspannt leben. Ja, nur man sollte nicht leben wie kriminelle Sachen. Nein, natürlich. Das ist schon klar. Man sollte niemand ermorden oder so irgendwas. Das sollte man nicht machen. Man sollte schon ein ordentlicher Mensch sein. Ja, also Christina, ich habe ja mit der Anruferin vor ein paar Tagen so einen Test gemacht. Was hältst du denn von sowas? Könnte man mit dir das auch machen? Wenn es möglich ist, ja. Jetzt könnten wir es machen? Ja. Oh. Weißt du noch, was ich sie gefragt habe? Ja, und zwar von einem, ich denke, dass es ein Freund war. Was er für ein Haustier hatte. Es ging um die Frage, was für ein Tier ihm sehr ans Herz gewachsen war und wie das Tier hieß. Das kann man weniger fragen. Da müsste mehr Kontakt aufnehmen. Okay. Also es geht nicht so einfach, kann man nicht einfach sagen, was für ein Tier, das geht nicht. Okay, das akzeptiere ich, wenn du das so sagst. Nee, das geht nicht einfach. Christina, was glaubst du, warum du diese Gabe hast, dass du so... Weiß ich nicht. Hattest ich denke mir, ich muss andere Menschen helfen. Ja, hattest du das schon immer? Eigentlich nicht. Ich habe mir das so nachgedacht, wann das angegangen ist. Das war 1999. Ah, da fing's an. Ja, und das war ganz komisch. Und ich habe mal ein Lokal gehabt. Mhm. Und ich musste es immer selber sauber machen und dann bin ich halt, hab den Rest noch sauber gemacht. Draußen standen nur 2 Gäste vor dem Lokal. Mhm. Hab gesagt, sie sollen warten, bis ich da fertig gewischt habe. Da ging ich da rein, wollte fertig machen. Dann stand auf der Treppe eine Gestalt, aber nicht so menschliche Gestalt, es stand ein Gestalter. Ich konnte ihn beschreiben und ein halbes Jahr vorher ist ein Gast von mir gestorben. Ja. Die Gestalt war aber etwas fester und nicht so groß. Ja. Und dann habe ich Angst gekriegt. Ja. Der hatte eine Jacke an, die habe ich nicht gekannt, so bis zu den Knie. Dann habe ich Angst gekriegt, ich bin vom Lokal raus und habe zu den anderen beiden gesagt, ich traue mich da nicht mehr rein. Habe ich gesagt, da steht jemand da auf der Treppe. Da steht ein Toter. Ja, dann hat der eine gesagt, ja, du bist jetzt schon ganz verrückt worden, da steht doch überhaupt niemand. Der andere hat das irgendwie gemerkt, ist da an der Reihe und hat geschrien, Klaus verschwindet jetzt, weil der damals verstorbene Klaus hieß. Hey, Mensch, Christina, damit du uns nicht jetzt noch mehr Angst machst, würde ich sagen, wir beenden mal das Gespräch. Aber interessant, dass du uns das so erzählt hast, aus einer ganz anderen Warte heraus. Ich habe schon den Eindruck, dass du das für dich sehr seriös siehst. Und ich bin auch, wenn ich jemand helfe. Und ich finde sympathisch, dass du da kein Geld für nimmst. Nein, das darf man gar nicht. Liebe Christina, alles Gute und vielen Dank, dass du angerufen hast. Dankeschön, Domian, und eine gute Nacht. Danke, wünsche ich dir auch. Tschüss. Tschüss. Ciao. Die Tür geht auf. Christian Wunderlich kommt rein und bringt Post zur heutigen Sendung. Genau. Der Begriff Schnuller ist gerade auf Platz 3 der Twitter-Trends. der Begriff Schnuller ist auf Platz 3 der Twitter-Trends. Sehr schön, vielen Dank. Reaktionen auf die heutige Sendung. Zur ersten Anruferin der Cindy, unserer Schnullerfrau, gibt es eine anonyme Reaktion. Hallo Domian und Team, ich muss über die Anruferin schmunzeln, die gerade übers Nuckeln spricht. Ich sitze nämlich auch gerade hier mit Daumen im Mund beim Nuckeln und ich bin fast 40 Jahre alt. Wer mag das denn jetzt wohl sein? Dann schreibt Nick, 19 Jahre, auch zum Thema Schnuller. Ich habe auch bis zum 15. Lebensjahr an einem Tuch genuckelt, hauptsächlich zum Einschlafen. Es war für mich ebenfalls wie eine Sucht. Schlafen ohne Nuckeln war so gut wie unmöglich. Da es so manifestiert ist, wird es auch nur helfen, wenn sie alle Schnuller aus dem Hause entfernt, um wenigstens abends nicht in die Versuchung zu kommen. Sie wird es schaffen. Alles Gute an Sophia. Das ist natürlich der absolute erste Tipp. Sehr richtig. Alle Schnuller in den Müll. Aber manchmal ist das ja alles nicht so einfach. Und Sandra schreibt zum Thema Missbrauch. Aus Erfahrung kann ich sagen, dass es sich immer lohnt, Menschen wie Arnolds Nachbarn anzuzeigen. Meine Schwestern und ich haben unseren Erzeuger 2003 angezeigt und er wurde zu 5 Jahren und 6 Monaten verurteilt. Das Ganze lag bei uns auch über 20 Jahre zurück. Ich wünsche Arnold viel Kraft. Vergessen kann man sowas nicht, aber es hilft. Vielen Dank für eure Rückmeldungen. Und jetzt gucken wir noch, wen wir hier haben. Das ist nämlich Sebastian. Und Sebastian ist 31. Guten Morgen, Sebastian. Na, hallo. Ja. Hallo. Sebastian, um was geht's bei dir? Wir haben nicht mehr so ganz viel Zeit, aber wir schaffen das schon. Ja, gut. Ich habe gerade eben die Gisela gehört. Ja. Und die hat sich ja quasi aufgrund ihres Krebses aufgegeben. Aufgegeben? Ja, sie hat eine Entscheidung getroffen, dass sie in keine Chemotherapie gehen will, ja. Genau, richtig. Und sowas hatte ich bei meiner Mutter auch gehabt. Sie hat einfach nur eigentlich Brustkrebs gehabt und hat sich dann aufgegeben, weil sie dachte, es geht nicht mehr. Und ich glaube, das ist einfach die falsche Einstellung. Man sollte so weit kämpfen, wie es überhaupt geht. Mhm. Also die Entscheidung liegt nicht einfach nur bei dieser einen Person, sondern man hat auch viel Verantwortung für die anderen Leute, die dahinter stehen. Mhm. Nun hatte sie ja gesagt, dass sie davon ausgeht, dass ihr Sohn ihre Entscheidung akzeptiert. Ja, diese Entscheidung wurde mir leider niemals in die Hände gelegt. Das wurde mir einfach nur mitgeteilt. Das ist wirklich ein schwieriges Thema. Das kann man auch nicht so ganz ad hoc klären. Ich kann deine Warte komplett verstehen. Ich kann aber auf der anderen Seite aber auch die Entscheidung eines Patienten verstehen, der sagt, nein, ich will es nicht. Auch wenn die Ratio dagegen spricht, gegen meine Entscheidung. Aber du hast eine persönliche schlimme Erfahrung gemacht. Deine Mutter ist dann gestorben. Ja, richtig, ja. Und ich fand es halt ein bisschen unfair, dass sie diese Entscheidung für sich alleine getroffen hat und nicht uns mit einbezogen hat. Sebastian, vielen Dank für deine Position. Die ist jetzt noch klar rübergekommen. Wir müssen jetzt Schluss machen. Ich danke dir, dass du angerufen hast. Danke. Alles Gute, tschüss. In der Technik heute Nacht Tim Dohnke. Jetzt wünsche ich euch ein schönes Pfingstwochenende und wir sind wieder da in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, dann auch wieder mit einer freien Themennacht und unser Thema am Mittwoch heißt Versagt. Schönes langes Wochenende. Bis dahin. Bis nächste Woche. Ciao.